Wien 2, Stuverstraße 21. Wohnung der Familie Werner. Mein Vater Rudolf Werner heiratete in eine große jüdische Familie in Wien ein. Es war keine Wiener Familie. Man war erst spät aus dem mährischen Kostel, heute Podiwin, nach Wien gezogen, am Ende des 19. Jahrhunderts. Mein in Kremsir, Kromežiš, in Tschechien von polnischen Eltern geborener Vater wiederum, war wohl schon Anfang des neuen Jahrhunderts zu Fuß nach Wien gewandert. Weshalb meine Mutter, Emilie Werner, geborene Hauser, zu Hause tschechische Lieder sang und mein Vater Rudolf Deutsch mit hartem polnischen Akzent sprach. Mein Vater Rudolf war Sozialdemokrat, Eisenbahner, Gewerkschafter und Schutzbündler und einer, der sich um alle kümmerte. Um seine vier Töchter, um die Nachbarn, wenn die Hilfe brauchten, um seine Arbeitskollegen. Seine Arbeit bei der Eisenbahn brachte wenig Geld ein, aber ein paar Privilegien. Man fuhr billig mit der Bahn und man hatte stets genug Kohlen in den kalten Wintern am Beginn des 20. Jahrhunderts. Seine Töchter erzog er mit großer Strenge, aber auch im Wunsch, ihnen ein besseres Leben zu sichern. Alle vier sollten etwas lernen. Selbstständig sein, wenigstens im Berufsleben. Ganz anders als das Leben seiner Frau, meiner Mutter Emilie Werner, geborene Hauser, verlaufen war. Ihr Geburtstag wurde immer am 25. März gefeiert. Aber weil ihre Eltern sie, die Zweitgeborene von insgesamt 12 Kindern, erst 10 Tage später registrieren ließen, stand in ihren offiziellen Papieren als Geburtstag der 4. April. Ihr Vater war ein verträumter Mann gewesen, von dem die Familienlegende sagte, am besten habe er Kinder zeugen können. Er handelte mit Gänselebern, die er nach Paris schickte. Und wenn er Antwort aus Frankreich erhielt, stand auf den Briefen als Adresse Johann Gloser in Mer. Und Johann Hauser erhielt die Antworten immer. Als meine Mutter 14 Jahre alt war und gerade einmal 5 Volksschulklassen im mährischen Kostel absolviert hatte, wurde sie als Dienstmädchen nach Wien geschickt, in eine Branntweinerei, deren es damals in Wien an jeder Ecke eine gab und die meist von jüdischen Familien geführt wurden. Sie sollte wohl lernen, einen Haushalt zu führen, zu putzen und zu dienen. Keinen anderen Beruf, so wie ihre Brüder, die man zu Zuckerbäckern und Bäckern in die Lehre schickte. Später, als der Großvater, jener Jovan Gloser, gestorben und in Wien begraben worden war, die Söhne erwachsen und halbwegs eingerichtet in der damaligen Reichshauptstadt Wien und die Großmutter in der Ibsstraße residierte, brachten die Brüder jenen Rudolf Werner mit nach Hause. Und dem gefiel die fröhliche, schöne Emilie, und der Familienrat entschied, dass sie diesen Rudolf Werner zu heiraten habe, immerhin ein Mann mit Arbeit bei der Eisenbahn. Wir vier Mädchen kamen jede in einer anderen Wohnung zur Welt. Meine älteste Schwester sogar in einem Entbindungsheim. Ich und mein mit 3 Monaten gestorbener Bruder Paul wurden in der Zimmerküche-Kabinettwohnung in der Stuverstraße 21 geboren. Unsere Kindheit verlief zwischen der Stuverstraße und der Wohnung der geliebten Großmutter in der Ibsstraße. Der Prater war unsere Welt. Und vom österreichischen Antisemitismus bekamen wir kaum etwas mit, bis die Nazis immer stärker wurden, bis Österreich zur Ostmark wurde. Danach hat der Vater darauf bestanden, uns Kinder wegzuschicken. Die Mutter hätte mit uns weggehen wollen, aber der Vater sagte, das sei nicht nötig, er habe hier schließlich seine Eisenbahnerpension, es werde ihm und ihr, seiner Frau, schon nichts passieren. Nur wir Jungen, wir müssten weg, hätten hier keine Zukunft. Und so begann das Laufen um Visa, Ausreisegenehmigung und Arbeit im fernen, sicheren England. Für uns Jungen, nicht für die Eltern. Und dann jener entsetzliche Abend des 10. November 1938. Danach hat der Vater unsere Ausreise noch heftiger betrieben, hat uns gedrängt und wollte nichts davon wissen, selbst auch mitzugehen. Als ich nach England aufbrach, haben die beiden mich zur Bahn gebracht und mir gute Ratschläge mit auf den Weg gegeben, als ob ich nur zu einer längeren Urlaubsreise aufbräche. So habe ich sie zum letzten Mal gesehen. Wir haben uns geschrieben, ich aus England, sie aus Wien. Die Geburt meines ältesten Sohnes konnte ich Ihnen noch in einem Brief mitteilen. Geantwortet hat der Vater, der schrieb, die Mutter habe geweint, als sie den Brief bekommen hätten. Danach ist der Kontakt abgebrochen. Als ich nach dem Krieg nach Wien zurückkam, habe ich sie gesucht. Zuallererst in der Stuverstraße. Und schließlich hat man mir gesagt, dass sie aus der winzigen Wohnung, in der ich und meine Schwestern aufgewachsen waren, in ein Massenquartier zwangs umgesiedelt worden seien, bevor man sie in einem Viehwaggon nach Malitrostinitz brachte. Dorothea Scholl.